Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung zu Agents of S.H.I.E.L.D., Episode 9 von Staffel 4 mit dem Titel Broken Promises. Wir dachten, wir fangen zuerst mal an mit dem Titel der Folge selber, auf was sich das denn eigentlich bezieht, damit wir mal so einen Einstiegspunkt haben. Und mein erster Gedanke war halt, dass dieses Geschwisterpaar, wo wir den Bruder jetzt auch in dieser Folge genauer kennenlernten, von der Senatorin, wie ist ihr Name schon wieder? Also er Nadir. Heißt VJ. Ja, genau. Sie heißt mit Nachnamen Nadir, glaube ich. Genau. Sie haben wir ja schon öfters gesehen und ist eher als eine Antagonistin wird sie dargestellt. Und jetzt aber Broken Promises, da erfahren wir, dass sie da so ein sich gegenseitig versprochen haben, dass wenn ihnen irgendwas, so Alienplage, sagen sie es, dass wenn jemand von ihnen als Inhuman infiziert wird, dass sie das dann verhindern müssen. Mhm. Und das kommt noch darauf zurück, dass sie diese Attacke in New York, die Chitauri-Attacke aus The Avengers, also so habe ich es verstanden. Ja, nee, das ist genau, dass die das da ihre Mutter verloren haben und dass die Motivation hinter dieser Missgunst gegenüber Inhumans ist auf das zurückzuführen. Also das fand ich interessant, dass man hier mal von dieser Senatorin doch zum Hintergrund mal mehr erfahren hat. Ja. Ich frage mich gerade, ob das wie Broken Promises, gebrochene Versprechen, in diesem Fall hat sie ihr Versprechen ja gehalten. Sie hat ihn, stimmt. Oder ja. Das Versprechen, das sie sich gegenseitig gegeben haben, sie hat ihn nach ihrem Wissen umgebracht. Und aber gleichzeitig wird ja das Versprechen der Familie in den Raum gestellt, also wo sie ja sagt, we're family, dass quasi dieser Familie und sie bietet Schutz, dass dieses Versprechen gebrochen wurde damit. So halb. Also welche Versprechen zählen mehr? Ja. Und sie sagt ja noch, eben du musst dich, also er entscheidet sich ja dann zwischen S.H.I.E.L.D. und seiner Schwester und ich hat schon mit dem Gedanken, sie wird mich sicher in Sicherheit bringen, sie wird mich sicher beschützen, was er dann eben leider nicht so ja. geendet hat. Also auch wenn sich gezeigt hat, dass er Kräfte hat, ist er mitgegangen, nicht in dem Glauben, dass sie ihn jetzt trotzdem umbringen wird. Genau, weil sie hat ja dort nachgegeben, wo die Szene war mit den Watchdogs, wo sie zuerst den Versuch hatten, ihn umzubringen. Ja, wobei da hat sie ja gesagt, hat er ja gesagt, ich habe keine Kräfte, ja, stimmt, ich konnte stimmt. dagegen ankämpfen. Ja, hat er es wie versprochen. Ja, genau, oder? Dass es geklappt hat. Und von daher war jetzt schon, ist sie stimmt. ihrem Wort treu geblieben. Sie hat stimmt. da, wo sie dann gemerkt hat, doch, er ist ein Inhuman, hat sie ihn umgebracht. Also sie ist diesem Versprechen, das sie sich gegeben haben, insofern treu geblieben, dass sie ihn nicht umgebracht hat, wo es noch nicht klar war. Und dann umgebracht hat, als klar war, dass er jetzt ein Inhuman ist. Aber man kann ja sagen, dass dieses ausgesprochene Versprechen, das sie sich gegeben haben, neben diesem Vertrauen in intime Beziehungen besteht. Also weil sie eine Familienbeziehung haben, wo er glaubt, dass er bei ihr Schutz finden kann. Und das wurde gebrochen quasi. Ja. Tjo. Aber am Schluss sehen wir, wie er wieder diesen Kokon, ja. diese Hülle entwickelt oder selber aufbaut. Also deswegen ist es noch unklar, ob er jetzt wirklich tot ist. Ich hoffe nur, aber, dass er jetzt nicht wieder ewig da unten rumliegt. Ja. Das tat mir einfach so ein bisschen leid, dass ich dachte, oh nein, da unten. Schwer da rauszukommen, ja. Und wir aber, haben, also zum einen dachte ich dann, ja, aber Agents of S.H.I.E.L.D. lässt eigentlich nie lange was unbehandelt. Aber ich weiß noch, in der ersten Staffel gab es diesen einen Wissenschaftler, der in diese Materie reingesogen wurde. Ja, ich weiß, was du genau. meinst, ja. Und da ist ja auch die letzte Szene, dass man ihn noch sieht, sich so bewegen drin. Aber den haben wir nie wieder da rausgeholt. Also, stimmt. Kann mich nicht daran erinnern, dass der nochmals aufgetaucht nein. ist. Nein, genau. Das ist nämlich einer meiner, ich mag den Schauspieler, das wüsste ich, der ist nie wieder gekommen. Ja. Vielleicht haben sie den nicht engagieren können. Ja, vielleicht hatte keine Zeit. Ja. Stimmt. Ja, genau. Dann war das mal sicher, das wäre eigentlich eher so eine C- oder eine B-Storyline, also so wie es dann in den Kritiken, in den Reviews, es gibt die A-Storyline und die B, und das wäre jetzt halt so die zweite Geschichte, wo dann einfach Gemma, Daisy und Mace mit reingezogen werden. Ja. Weitere Versprechen haben wir in dieser Storyline ja nicht. Ich glaube, so. Ja, jetzt da nicht. Genau. Ich bin jetzt gerade, das kommen wir dann später bei den, wie Radcliffe mit May, also mit der echten May redet. Dort ja. Hat er ihr auch gesagt, er verspricht ihr. Oh shit, okay, das muss ich sagen, müsste ich jetzt die Folge nochmals schauen. Ja. Aber es ist schon, diese Storyline mit den Geschwistern ist wohl das, was denn. Obwohl im Broken, im. Tja. Das ist noch schwierig. Aber würdest du sagen, bei Radcliffe finde ich jetzt halt, weiß nicht, ob er jeden Versprechen gegeben hat, aber er hat quasi doch eigentlich gesagt, so, ich bin jetzt bei S.H.I.E.L.D. und ich verfolge jetzt nicht mehr meine eigene Agenda. Ja, das hat er ja schon gebrochen gehabt, damit das überhaupt Ada entwickelt hat. Und jetzt wissen wir, dass er die ganze Zeit nur zu seinem eigenen, nicht die ganze Zeit, seit es dieses Darkhold gibt, quasi jetzt in eigenem Interesse gearbeitet hat. Also da ist quasi dieses gebrochene Vertrauen, also halt vielleicht nicht ein Versprechen, aber ein Vertrauen wurde gebrochen. Oder es wurde noch nicht gebrochen, weil die Vertrauen noch nicht wissen, dass sie zu Unrecht vertrauen, aber von seiner Seite aus ist es schon. Also er hat ja doch wie versprochen, ja genau, eben wegen S.H.I.E.L.D. und dass er nicht mehr so merkwürdige Sachen erbaut oder entwickeln will und dann eben seine eigenen Interessen. Ja, da, eigentlich hast du da schon die richtige Spur, ja. Und wenn ich weiter denke, gegenüber Fitz, meine, das will ich nicht im, ich wortwörtlich ein Versprechen, aber da hat er eben auch das Vertrauen, geht da dann in Brüche. Ja, und ich weiß nicht, hat Fitz gegenüber Ada je gesagt, dass er sie beschützen wird oder so? Ja, oder dass er sie nicht, dass er sie gut behandeln wird oder so, weil da, daran muss ich halt auch denken, dass Fitz sie am ehesten irgendwie gesagt hat, wir können diesen, also zum einen hat er zwar schon gesagt, sie ist einfach ein Programm, also wir dürfen uns davon nicht in die Irre leiten lassen, gleichzeitig war er auch eher der gesagt hat, dem es nie wohl war mit der ganzen Sache, wie sie Ada behandeln und so. Und ja, ihm hat sie auch sehr leid getan, dass sie am Schluss zerstört wurde, also so wie es anscheinend gab. Ja. Genau, was ich auch verstehe, weil wenn man annehmen muss, und damit kommen wir zu diesem Thema, was ist jetzt genau Ada gewesen, oder was sind diese Roboter in diesem Fall, weil wenn man davon ausgehen muss, dass sie tatsächlich selbstständig denkend, programmierend geworden ist, dann verstehe ich, dass Fitz traurig ist, weil quasi dann ist wirklich die Frage dann sehr schwierig, war es in Ordnung, ein selbstständig denkendes Wesen umzubringen. Ja. Aber das haben wir auch mit den Tieren. Ach je. Stimmt, ja, das dann jetzt gibt es eh schon länger Diskussionen. Also sie haben in der Folge ja kurz darüber gesprochen, weil ja Radcliffe so sagt, ja, dann wäre es ja eben auch Mord, wenn sie ja jetzt Gefühle entwickelt hat und all das durchmacht. Und dann, wir haben jetzt, bevor wir den hier jetzt am Aufnahmen machen, haben wir darüber gesprochen, wegen der Definitionsbegriffe von Roboter und Android. Weil es gibt eine Stelle, wo Radcliffe sagt, ja nein, sie ist nicht ein Roboter, sondern ein Android. Und also aus meiner Sicht ist das ein Fehler. Und jetzt auch so, wie wir es jetzt nochmals nachgeschaut haben, so auf Definitionsangaben im Internet und so. Also Android ist auch ein Roboter. Ein Roboter, der wie ein Mensch aussieht, ein Mensch ähnelt, ein Mensch imitiert. Deswegen ist Ada eigentlich ist beides. Ja, also. Und dann haben wir uns erklärt, dass der Unterschied jetzt zum Beispiel zwischen Ultron und Ada oder der neuen Ada ist, dass Ultron sich selbst programmieren konnte, also selbst programmierend war, und dass Ada nur ein Programm von jemand anderem ausübt. Oder? Genau. Das haben wir dann so, dass ein bisschen das die Frage ist. Also woher kommen die Motivationen und Vorgaben und so. Und das, genau, und wie sich jetzt herausgestellt hat, Ada eben nicht durch das Darkhold plötzlich selbstprogrammierend geworden ist oder Kontrolle über sich selbst, komplette Kontrolle über sich selbst genommen hat, sondern dass das immer noch von Radcliffe kam, also ist das immer noch dieser Unterschied gegeben. Und dass das vielleicht hilfreicher ist, als von unterschiedlichen Robotern und davon zu sprechen, ja, es ist eine künstliche Intelligenz oder es ist ein Roboter, es ist ein Android, dass diese Begriffe halt genau dafür gar nicht so hilfreich sind, sondern sie programmiert sich selbst oder sie wird von wem anders programmiert. Und ja, und das lässt natürlich aber trotzdem das große Problem offen, dass Radcliffe ein Programm geschaffen hat, also etwas, was bedient wird, was der eigenen Nutzung untersteht, was genutzt wird, was benutzt wird, was aussieht wie eine Frau, was handelt wie ein Mensch, auf das andere Menschen reagieren wie ein Mensch und es ist eine Frau und es ist einfach die alte Geschichte und Roboter heißt, kommt auch vom Wortstamm Sklave oder Sklavin in diesem Fall. Oh ja. Und das heißt, es ist einfach wieder dieses alte Ding, was ja auch, genau, was einfach ätzend ist von Radcliffe und was nervt. Das muss so kurz sagen. Und bevor ich es wieder vergesse, einfach noch kurz kurzer Einschub von Popaganda gibt es einen Podcast gerade zu Fembots und den machen wir euch in die den Blogbeitrag. Genau, zur Herkunft oder dazu, wie zurzeit Fembots, also weibliche Roboter, in den Medien gerade behandelt werden, zum Beispiel in Westworld oder so. Ja. Genau, oder wie findest du Ada? Oder was? Also, ich war am Schluss einerseits auch froh, dass dieser Twist kam, ja, dass sie doch nicht diese klassische Roboter- entwickelt Gefühle, Seele, ja, rebelliert Story macht, weil sie haben ja dann immer so Referenzen auf Terminator oder andere Filme gemacht, wo eben, ja, die Roboter, die stellen sich immer gegen die Menschen. Und ich habe so, das haben wir ja bei Ultron schon innerhalb dieses Universums gesehen. Und ich habe auch am Anfang der Staffel noch gesagt, so, werden sie jetzt auch wieder diese Route nehmen? Werden wir jetzt wieder genau die gleiche Storyline sehen? Und das jetzt halt doch wieder so ist, nein, der Mensch hat das extra inszeniert, dass man glaubt, das ist diese typische Roboter, wehrt sich gegen die Menschen, ja, Storyline, dass er das eigentlich genau ausnützt, diese Klischees, um seine eigene, Machenschaften zu verfolgen, Machenschaften, seine eigenen, genau, Pläne zu verfolgen. Ja, das ist es, genau. Und ja? Ja, also das fand ich eigentlich nett, aber das Problem ist immer noch da, dass er halt eben so einen Fembot, ja, als Instrument benutzt. Und dann die Frage, wieso sieht sie genau so aus, wieso hat man sie genau so inszeniert? Das ist ja nicht aus dem freien Himmel, dass sie dann so präsentiert wird, sondern ist alles konstruiert. Ich glaube, ich finde das aber auch, ich war da auch froh drum, weil jetzt sind die Dinge auch klarer. Und ich glaube, ich finde es von der Serie, von der Geschichte her besser, weil jetzt ist klar, er hat sie als Frau designt. Er wollte ein Programm haben, das wie eine Frau aussieht, wie ein Mensch handelt und so. Und wir haben nicht wieder diese alte Geschichte, wir haben halt nicht wieder diesen Fembot, der dann doch eigene Gefühle entwickelt. Also quasi wie, dass über die Jahrhunderte hinweg Frauen ja irgendwann auch als fühlende und denkende Menschen wahrgenommen wurden und akzeptiert wurden, was sie sich einfach über lange Zeit erkämpft haben, überhaupt so ernst genommen zu werden, haben wir jetzt hier nicht, sondern er hat einfach dieses Programm so aussehen lassen. Was problematisch ist, aber ich fand es gut, dass diese Geschichte jetzt nicht schon wieder erzählt wird, dass ein weiblicher Roboter irgendwie sich emanzipiert. So. Mhm. Und warum ich es besser finde, weiß ich gerade auch nicht, aber irgendwie ist es, glaube ich, wie, ja, vielleicht ist es mir weniger unwohl damit. Weiß auch nicht. Ich habe einfach gerade das Gefühl gehabt, dass die Serie, obwohl Sie haben ja schon größere Storylines, wo es dann größere Fragen gab. Aber ich habe jetzt einfach gedacht, wenn die wirklich so weit gehen, dass jetzt wieder diese Idee von Roboter entwickeln, ein Bewusstsein, das ist so ein eigenes Thema, dass das wieder sehr viel überschatten würde. Und deshalb habe ich gedacht, lass das lieber mal simpler, was sie jetzt auch gemacht haben. Ja. Die haben sich wohl selber gedacht, das wäre, wie sagt man, so eine eigene Pandora-Büchse, wenn sie da... Das haben wir ja schon, vor zwei Folgen gesagt, dass wir das Gefühl haben, Agents of S.H.I.E.L.D. ist nicht unbedingt der richtige Ort, um dieses Thema gut und gründlich zu behandeln. Und es ist so ein schwieriges Thema, weil es so viel mit der Unterdrückung der Frauen zu tun hat und so eng verknüpft ist mit was ist menschliches Leben und wie wird es bewertet und so. Ja. Und eben, es gibt andere Serien, da geht es dann nur um das. Mhm. Und deswegen habe ich so gedacht, Agents of S.H.I.E.L.D. muss das jetzt nicht als eine Storyline, die dann noch neben drei weiteren läuft, mit reinbringen. Ja. Was ich noch dachte, war, dass mich jetzt nicht überrascht hat, dass Radcliffe jetzt quasi zum Bösewicht wird. So, ich glaube, er ist auf dem besten Weg dahin, weil ich mich schon gewundert habe, als der Schauspieler eingeführt wurde, dass der relativ lang eher so noch nicht so viel zu tun bekommen hat, weil eigentlich ist es ein ziemlich, ich glaube, ein eher renommierter Schauspieler. Also der, wo ich ihn entdeckt habe, dachte ich, okay. So, kann mich jetzt täuschen, dass er vielleicht einfach in meiner Film- oder Serienbiografie wichtig war, aber ich meine, dass der schon eher... Er ist eigentlich schon eher so ein... Also wegen der Mumie weiß ich, dass er dort bekannt ist. Also ich habe da jetzt auch, dass der eine größere Rolle kriegt. Ja, so habe ich das verstanden. Und jetzt hat sich das nach langem so bestätigt, dass er jetzt nicht mehr nur so der Sidekick von Fitz ist, oder... Oder von Hive, sondern dass er jetzt quasi seine eigene, noch wichtigere Rolle bekommt. Das passt auch mit seiner Einführung in der letzten Staffel, weil da waren ja Fitz und Gemma in diesem Club, wo alle so eben so cyborg-mäßige Erweiterungen hatten und da war er ja viel gefährlicher. Und ehrfürchtiger. Und dann wäre das wie für nichts gewesen, wenn da später nie daraus was mehr gemacht wurde. Also ich finde, es macht schon Sinn. Und dass er ja doch das Buch hat er ja kurz gelesen und hat dann... Also ich fand es auch cool, dass er eigentlich dort in dem Moment sagt, nein, ich darf das nicht lesen, das würde mich verrückt machen oder ich würde dann nicht mehr davon wegkommen und so. Aber jetzt finden wir heraus, nein, er ist wirklich, er will das Buch, er will alles lesen. Dass er das vielleicht extra gespielt hat, damit ihm die Leute nicht Verdacht schöpfen. Und dann schon den Plan hatte, okay, irgendwie durch Umwege komme ich trotzdem an das Buch. Aber jetzt muss ich noch alle darauf hinweisen, dass sie es nicht lesen dürfen und ich eigentlich auch nicht. Also dass er da vielleicht dann sofort sich ausgedacht hat. Obwohl es dann wieder Frage, ab wann ist May, das wissen wir ja immer noch nicht, ab wann ist May entführt worden und ausgewechselt worden? Das bleibt die große Frage. Zum Maybot, wie ich es jetzt mal nenne, habe ich auch noch eine Frage. Woher weiß dieser Roboter, wie sie sich als May verhalten muss? Gute Frage, ja. Also, das ist nicht klar, ja. Weil dazu müsste, also ich habe mich gefragt, also es könnte sein, dass quasi sie vielleicht, dass Ada vielleicht May gefilmt hat oder dass sie einfach Material, das sie über May haben, dem Roboter eingespeist haben. Vielleicht also, dass sie quasi so die Mimik und Gestik gelernt hat von irgendwelchen Filmen oder Aufnahmen oder Audioaufnahmen. Und dann habe ich mich gefragt, es kann auch sein, dass sie quasi sehr stark auf das reagiert, wie die Menschen auf sie reagieren. Das ist ja quasi auch ein Trick, wenn man... Also Grifters, also Leute, die sich ausgeben als etwas, um irgendwo hinzukommen, also zum Beispiel in einem Museum so tun, als wären sie eine Kuratorin oder von einem anderen Museum oder irgendwie, um an wertvolle Sachen ranzukommen, die sorgen ja dafür, dass sie das dir geben oder sich dir gegenüber so verhalten, was du gerne hättest. Also dass man sehr stark darauf reagiert, was erwartet die andere Person von mir, also dass die sehr gut Zeichen lesen können und dass sie quasi einfach, alle Leute wissen ja, was sie von May erwarten. Wenn sie May sehen, dann wissen sie, welche Witze, dass sie mit ihr machen oder wissen vielleicht, dass sie es nicht mag, wenn man so laut spricht oder so. Also wir wissen ja selbst schon, wie wir mit anderen umgehen und handeln danach. Und dass sie vielleicht auch auf das reagiert. So, habe ich mich gefragt. Ja. Aber ich habe, mir ist jetzt auch so ein Sinn gekommen, wir sehen eine Szene, wo Ada so ein Gehirn entwickelt. Mhm. Mit diesen Lichtstrahlen. Dass sie ja doch das Darkhold ja gelesen hat, also sie jetzt als Roboter, dass sie vielleicht mit dieser Technik das Gehirn von May kopiert haben. Aha. Mit den Erinnerungen. Krass. Mit dem Charakter. Weil ich fand's, wir haben ja hier eigentlich noch herausgefunden, dass sie wie ein, also auf Englisch sagt man Sleeper Agent, also sie ist sich nicht bewusst, ja, dass sie ein Roboter ist, der für Ada und Radcliffe arbeitet, weil sie will ja Ada angreifen und Ada muss sie ausschalten. Und ich habe zuerst schon erwartet, dass dann da ein Wechsel kommt, dass dann der May-Roboter auf einmal sagt, ja, okay, jetzt machen wir das und das und so und wir arbeiten ja zusammen. Und sie hat wie nie den Charakter gebrochen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht jetzt in der nächsten Folge gerade dann doch noch gezeigt, wie es anders ist, aber dass dieser Roboter, der May darstellt, dass der wirklich nicht bewusst weiß, dass er diesen Befehlen folgt. Ja. Und dass die Erklärung ist, sie haben das Gehirn mit Hilfe dieser Darkhold-Magie-Technik kopiert. Weil es einfach diese Szene wurde noch nicht erklärt, wo man Ada da experimentieren kann. Das würde, ja. Ist eine Theorie von mir jetzt vielleicht. Das wird ein total neues Licht auf die Coulson, also total neues. Das würde ein neues Licht auf die Coulson-May-Sache werfen, weil dann würde sie ja doch nach Dingen handeln, die bei May schon angelegt sind. Das würde mehr Sinn machen, ja. Ja, das wäre quasi eine Erleichterung. Also es wäre immer noch nicht cool, weil Coulson dann Dinge erlebt hat, die May jetzt nicht erlebt. Ich meine, May wird erstmal sowieso ziemlich fertig sein von dieser Sache. Ja. Also muss dann eh irgendwie sich mal erholen davon. Aber also in Bezug auf das ist es nicht so cool, aber es ist nicht noch stärker dieses Ding, dass der May-Roboter Coulson manipuliert, ja, um näher an ihn ranzukommen oder mehr Infos zu kriegen, sondern sie handelt wenigstens dann auf Grundlage von etwas, was bei May auch gegeben ist. Das wäre irgendwie netto. Ja. Also meine, das passiert einfach, weil wir die Szene zwischen Ada und May hat so gewirkt, dass hat dieser May-Roboter nicht bemerkt, ja, hat, dass sie ja eigentlich jetzt hier auch unter, ja, Kontrolle sind. Nein, auf jeden Fall, das würde ich auch so sagen. Mhm. Und ich finde deine Theorie nachvollziehbar. Mhm. Vor allem, weil es so praktisch ist, weil man einfach nicht weiß, was dieses Darkhold, das kann einfach alles. Ja, quasi. Es kann dann alles, genau, es beantwortet alle Fragen. Weil das mit dem Abfilmen und so, das ist mir in den Sinn gekommen beim Black Mirror, also diese Science-Fiction-Serie, die auch auf Netflix ist, gibt es eine Folge mit der Hayley Atwell. Ja. Da geht es eben auch darum, dass man da nehmen sie die Daten von Social-Media-Accounts und dann Videos und Sprachaufnahmen und dann können sie so Leute, die halt gestorben sind, als Roboter zurückbringen. Mhm. Aber man hat eben nur das Material von den Social-Media-Sachen, also was sie halt dort schreiben, macht die Basis aus und dann geht es halt auch darum, dass er das nicht der ganze Mensch ist. Und das ist nur interessant. Also und es erklärt auch, warum Coulson nicht draufkommt. Weil ich dachte, als er da sitzt, Coulson ist so gut darin, falsches Spiel zu durchschauen. Bis jetzt hat er, glaube ich, immer gecheckt, ja, weiß nicht, ob immer, aber er checkt ja oft, das ist ja eine seiner Fähigkeiten, so diplomatisches, soziales Gespür, wenn die Person ihm gegenüber nicht echt ist oder sich nicht ehrlich verhält. Und dieses Mal wurde aber gezeigt, dass er wirklich meint, dass es May ist ihm gegenüber. Ja, so habe ich verstanden. Ja. Weil er verrät ihr ja, wo der Darkhold ist. Also wo sie eingesperrt sind, geht es ja darum, dass Ada herausfinden muss, wo sie es überhaupt versteckt haben. Genau. Und Coulson sagt es May und durch diese Kamera im Auge und so weiter findet es dann. Ja. Und wenn er schon einen Verdacht hätte, würde er es wohl gar nicht sagen. Ja, aber von dem her, wie ich Coulson kenne, dachte ich bis zum Ende noch, er hat es ihr vielleicht gesagt, weil, was weiß ich, weil noch ein Failsafe mit dabei ist. Ja. Also ich dachte wirklich, er durchschaut es, weil May ist seine beste Freundin, so. Mhm. Und er ist mega gut in dem. Aber wenn das deine Theorie stimmt, dann verstehe ich, warum er es nicht erkennt. Weil es ist halt schon, wenn du das Gehirn einer Person nachbaust, also dann, ja, dann das ist es schon sehr, sehr, sehr nah dran. Und ja, wenn du nicht damit rechnest, genau, dass sowas sein kann, dann verstehe ich, warum Colson es nicht merkt. Ja, und eigentlich bringt das jetzt auch gerade sehr viele philosophische Fragen mit sich, weil dann könnte man ja tote Menschen sehr einfach als Roboter zurückbringen. Mhm. Aber ich glaube, sie werden es dann einfach so erklären, ja, das ist eben dunkle Magie, das werden wir nie mehr wieder benutzen und es wird nie mehr wieder irgendwo vorkommen. Mhm. Weil das Prinzip gibt sicher viele, die dann eben auch davon verführt werden, von wegen, ich kann meine Geliebten, die gestorben sind, nachbauen, und wenn es eben so funktioniert überhaupt. Mhm. Weil eben, bis jetzt hat es ja niemand bemerkt. Mhm. Schon krass. Genau. Ich glaube, zu den Robotern habe ich jetzt alles, außer dass Mac und Elena viele lustige Referenzen gesagt haben und dann auch so ihren eigenen Terminator-Film ausleben durften. Mit dem Schluss, mit dem One-Liner, so Roll Credits. Und so Fistbump. Das fand ich sehr toll. Wie sie zwei. Ah, dann, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Sie sagen am Ende so, jetzt Roll Credits. Ja, jetzt ist der Film zu Ende. Jetzt haben sie's, sie es hingekriegt. Also, ja. Genau, sie haben halt einfach ständig irgendwelche Filme, also zum Beispiel dann wegen Terminator, wo er sagt, ja, er muss dann alle Terminator-Filme schauen. Also warte, das sagt Elena. Ja, ja. Und dann Mac so, sogar Salvation, weil der wird halt nicht so gut angesehen. Ja, ja. Ja, er muss irgendwie diesen Preis dann zahlen. Irgendwie sowas. Ja. Einfach so Insider-Gags fand ich wirklich toll. Ja, das war nett. Stimmt. Was ich auch nett fand in der Folge, war wieder Mace. Weil mir aufgefallen ist, dass er wieder so Szenen hatte, wo einfach nur awkward war. Also war einfach wieder so, wie hat ja Daisy gegenüber einen Witz gemacht, den sie nicht lustig fand und auch sonst. Und ich finde es eine ziemlich gute Strategie, diese sehr glatte Oberfläche, die er hat, und dieses sehr souveräne Auftreten oft und so dieses Businessman Ding aufzubrechen, damit dass er einfach so, dass er manchmal einfach so seltsam ist oder sich nicht wirklich, also so quasi so etwas ungeschickte soziale Dinge tut. Das, ja, wirkt immer diese Publicity, Oberflächlichkeit kommt da immer so vor, und dann diese der Spruch, wo dann Daisy auch sagt, ja, ich habe es gelesen im Badezimmer oder sowas. Diese Awkwardness bringen wird hier wirklich gut auf den Punkt gebracht. Weil sonst ist so eine Führerposition, das sieht man eh aus, immer, wird ja gerne einfach als strenger Unsympathler dargestellt, genau. Aber das gibt einem Charakter ein bisschen mehr Menschlichkeit. Auf jeden Fall, weil es auch gezeigt wird, dass er nicht felsenfest davon überzeugt ist, was er die ganze Zeit sagt und so. Also es gibt ja so Führungsfiguren, eben wie du sagst, die aufgebaut sind, so dass sie voll überzeugt sind von dem, was sie so sagen, und dadurch sehr unsympathisch sind oder naiv vielleicht auch. Aber er merkt man ja so, dass er so ein bisschen bin ich wirklich voll der Meinung, was ich so sage, oder wie reagieren die Leute um mich drum da drauf. Und ich finde es eine sehr schöne Mischung und macht die Figur einfach interessanter und besser, also halt einfach vielseitiger so. Ja, und er ist jetzt auch nicht mehr so ein starker Antagonist. Er entschuldigt sich auch bei Gemma wegen der Kapuze, genau, oder diesem Sack, den sie auf dem Kopf haben muss. So kleine Sachen, wo man wie merkt, okay, er meint es nicht böse und so. Das ist eben immer diese Bürokratie und Publicity-Maschine im Hintergrund, die ihn halt manchmal so zwingt, für sie halt sehr nervig zu sein. Und die schon auch zu ihm dazugehört. Weil ja, Daisy sagt ja dann, ja, aber du hast dieses Foto auf deinem Schreibtisch stehen. Da sagt er, ja, stimmt. Ja, so, voll. Oder und im nötigen Moment, das heißt, trotzdem gibt er noch Befehle. Also so, also er ist ja nicht, also er macht trotzdem seinen Job. Mhm. So. Aber es ist eben so dieses ein bisschen aufgebrochen. Finde ich gut gemacht. Ja. Das macht Agents of S.H.I.E.L.D. eigentlich eh noch gut, dass die Charakter nie so simpel, klischee-mäßig. Ja. Einfach. Und ich finde, immer so ihre herzigen Momente haben alle irgendwie. Ja. Und es könnte gut passieren, dass die Figuren klischee-mäßiger sind, weil wir haben so viele davon, dass es vielleicht trotzdem funktionieren würde. Ja, stimmt. Weil es hat sehr viele unterschiedliche und dann geht es auch, dass Figuren etwas flacher sind. Aber sie machen es eben genau nicht. Also sie sind in ihrem beschränkten Zeitrahmen, den die einzelnen Figuren dann haben, halt eben doch so ein bisschen runder. Das ist echt schön. Mhm. Genau, dann habe ich eigentlich nur noch eine Mini-Anmerkung zur Kleidung, wo ich dich fragen wollte. Gemma hat in diesem Flugzeug mit Mace und Daisy, sie hat keine Socken an. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht eisig kalt? Okay, also sie hat so was für Schuhe? Slipper. So, oder ja, Mokassins. Genau. Ja, okay. Mir ist das jetzt nicht aufgefallen. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich meine, wir haben jetzt gerade Winter, aber die sind ja jetzt meistens immer irgendwo in Los Angeles am Rumrennen. Also einfach hoch in der Luft, dachte ich so. Aha, wir hatten im Flugzeug. Ja, da haben sich wohl die, für die Schauspielerin ist das bequem, also das weiß ich jetzt nicht. Genau, aber das ist ein Thema, das mich häufig beschäftigt, so die Kleidung in diesen Serien, auch in Elementary, was Joan manchmal anhat. So, alle, die Männer tragen Vollanzug. Und sie hat irgendwie schulterfrei an. Und ich weiß, dass der männliche Dresscode, diese Anzüge zu tragen, zum Beispiel in den Banken, ich meine, da leiden die Leute auch drunter. Also es gibt ja da manchmal so, genau, so Rebellionen von wegen, wir tragen jetzt Shorts oder dann tragen wir halt Röcke, weil das Teil der Uniform ist. Okay, und dann haben diese Männer einfach diese Anzüge an, also mehrere Schichten, und sie hat einfach so ein leichtes, ärmelloses Ding und ich denke dann immer, wie warm ist es in diesem Zimmer? Wie warm ist es in der Stadt gerade, dass sie so rumrennen kann und den anderen ist nicht heiß? Und das beschäftigt mich irgendwie öfters. Und es gibt ja auch Leute mit unterschiedlichem Wärmeempfinden, aber irgendwie dachte ich so, oh mein Gott, sie sitzt da und es ist hoch oben in der Luft und sie hat keine Socken an, ihre Füße müssen eiskalt sein. Ja. Das ist guter Punkt, ja. So. Musst du das mit den Socken, ich habe das jetzt gerade übersehen. Ja, das war ja, ja auch, ja, sie haben über irgendwas geredet. Sache. Genau. Aber es stimmt eigentlich, das bin gerade am Überlegen, weil wenn ich einmal so Behind-the-Scenes-Sachen sehe, ist eben noch öfters so, dass die Schauspieler entweder sehr schwitzen oder sehr frieren müssen. Ja. Weil dann die Temperatur, die eigentlich dann in der Geschichte herrscht, nicht dem entspricht, was in der Realität dann da war. Deswegen so schwierig, weil sie können es aber schon gut vertuschen. Eigentlich ist noch nur ab und zu, wenn vielleicht einen Atem, also wenn sie irgendwie draußen sind und du siehst, wie der Atem als Dunst erkennbar ist, dann weiß man, okay, die sind jetzt, glaube ich, eher am Frieren. Und ich glaube, ich würde mir manchmal einfach ein bisschen ein realistischeres Kleidungsverhalten in Serien wünschen. Ist vielleicht ein lustiger Punkt, ausgerechnet da, mir das zu wünschen, aber für mich selbst ist, glaube ich, so oft ein Thema, so, okay, was geht bei diesem Wetter? Es ist jetzt schon wieder 5 Grad wärmer als gestern, also geht der Mantel nicht mehr, also müssen wir den anderen nehmen, weil mir ist sonst warm. Andere Leute frieren ständig und haben irgendwie 5 Schichten an oder so und ich habe das Gefühl, es ist ein Thema, das relativ wichtig ist im Alltag. Und dann finde ich es manchmal in Serien so, ja, ich würde auch in so Sachen rumrennen, aber nie ist die Temperatur so, dass es genau warm genug und genau kalt genug ist, damit ich das anziehen kann zum Beispiel. Ja. Also mir kommt jetzt gerade noch Person of Interest in Sinn, weil dort ist ja immer in New York, haben sie oft gedreht, wenn es auch wirklich Winter war und dann siehst du es auch. Also dort laufen sie nicht in warmen Kleider rum, wenn überall Schnee ist und so natürlich. dort konnten sie es wirklich. Dort habe ich jetzt gewiss realistischer als bei Agents of S.H.I.E.L.D., weil Agents of S.H.I.E.L.D., also man merkt, sie sind im Raum Kalifornien, Los Angeles gedreht wird, dann haben sie ja halt dort eher milde oder sehr warme Umstände. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, dass sie eben oft eigentlich überall in der Welt irgendwo eigentlich mal hinreisen, aber trotzdem ist meistens immer gerade, sie können mit Lederjacke rumlaufen und ist alles super und bla bla bla. Immer so. Ich glaube, Agents of S.H.I.E.L.D. hat jetzt einfach nicht diesen Anspruch, dass sie da genau hinschauen. Genau, es ist mir einfach wieder aufgefallen. Und was ich ja meistens akzeptiere, ist, dass so Arbeitskleidung, also so Anzüge, also die Kampfanzüge oder die Agents-Anzüge, von denen gehe ich ja dann immer davon aus, dass das irgendwie so temperaturausgleichendes Material ist und alles so. Also wenn die das anhaben, denke ich mir so, ja, das passt schon. Ist ja vielleicht auch voreilig oder so, aber ja, mich beschäftigt das einfach manchmal, was so Leute anziehen können in so Serien. Es bringt halt einem aus der Serie raus, wenn es unrealistisch, wenn es auffällig unrealistisch gemacht ist. Das ist durchaus ein berechtigter Kritikpunkt, weil eigentlich ist es ja etwas, das man auch sehr einfach anpassen kann. Ja. Vielleicht haben wir schon mal darüber geredet, aber es gibt so ein Video, also ein Video-Essay zum Thema Kaffeebecher eben in Hollywood-Filmen und Serien. Du hast es schon mal erwähnt. Ja, dass das dann einen wirklich rausbringt, wenn man sieht, wie die so voll locker immer so hin und her schwingen, obwohl es eigentlich voller heißer Kaffee sein müssten und so. Also das merkt man dann schon. Du einfach als Mensch, der in der echten Welt lebst, bist dann einfach so, I'm sorry, aber es geht jetzt einfach nicht. Das kann nicht sein. Das sieht so blöd aus. Ja, das sind so Details. Ja. Macht jetzt nicht die ganze Geschichte oder Serie kaputt, aber wenn man es dann einfach immer merkt, ist halt stört. Ja. Und bei Agents of S.H.I.E.L.D. war es jetzt wirklich nur ganz kurz das. Es hat mich eher auch schon in anderen Serien beschäftigt. Dass ich so dachte, was wird gerade vermittelt oder ja, klar hat sie kalt. Sie hat ja auch keine Strumpfhosen an. Oder sie hat ja auch nur Strumpfhosen, einen Rock an und es ist Winter. Also, dass ich mich manchmal einfach so wunder. Sorry. Gut. Dann haben wir zu dieser Folge alles durchgesprochen. Ja, in der Tat. Was wir besprechen wollten. Von Broken Promises bis zu knöchelfreien Kleidungsentscheidung. Und dann machen wir nächste Woche wieder weiter. Sind schon gespannt auf die Folge. Und bis dahin wünschen wir euch allen viel Spaß beim Serieschauen und was ihr sonst so macht. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay. Es hat mich fertig.